Die Anime-Produzenten sitzen da und überlegen sich, was brauchen wir für ein Opening? Aha, eine Baum, eine Wiese und laufende Leute. Perfekt. Wir haben das perfekte Opening. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten News-Podcast im Jahr 2017. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind heute im zweiten News-Podcast. Das machen wir schon seit 2011 so, denn es gibt keinen ersten News-Podcast im Jahr 2017. Wir schummeln uns einfach einen Podcast dazu, den es nie gegeben hat, wie jedes Jahr. Denn im Januar gibt es keinen Podcast. Wir starten heute im Februar am ersten Sonntag, wie gewohnt, mit den News. Nicht des vergangenen Monats, sondern der vergangenen zwei Monate. Denn dadurch, dass es keinen ersten Podcast in diesem Jahr gibt, also ersten News-Podcast, haben wir ganze zwei Monate zu besprechen heute. Und ich habe heute auch ein paar Gäste mit dabei, oder mit Moderatoren, möchte ich eher sagen. Mit dabei ist auch Olli. Hallo, Olli. Ja, hallo. Ich bin gut angekommen und ich bin froh, dass du es gerade nochmal erklärt hast. Ich habe nämlich sonst gedacht, ich habe einen Cast verpasst. Mit dabei ist auch Lasse. Hallo, Lasse. Hallo. Und ich begrüße Johannes. Hallo, Johannes. Hallo, alle zusammen. Gut, dann sind wir auch schon vollständig heute hier, das literarische Quartett. Na, nicht ganz. So belesen sind wir da doch nicht. Wir haben nur 91 Bände und ein paar Sonderbände. Auf den, ja, aber die haben wir alle gelesen, also das muss uns erstmal einer nachmachen. Ja, genau. Ja, und wir haben auch ein paar Audiokommentare produziert. Magic Kaito 6, die sechste Episode, Heiligabend auf der Piste. Magic Kaito 7, ruhmreiche Rivalen. Magic Kaito 8, das Geheimnis des Red Tier. Magic Kaito 9, die Hexe, der Detektiv und der Meisterdieb. Und Magic Kaito 10, Erinnerungen an GoldenEye. Magic Kaito 11 und 12 kommen dann noch. Damit hätten wir dann auch Magic Kaito endgültig dann abgeschlossen in den nächsten Wochen. Zudem ist noch erschienen der Themenpodcast 102, Conan, Max, Emotionen. Der Jahresrückblick 2016, den wir letztes Jahr logischerweise aufgenommen haben. Und der erste Themenpodcast in diesem Jahr schon, auch mit dem wunderbaren neuen Intro. Danke da nochmal an unseren Moderator aus dem Forum, Zero, der die selbst erstellt hat, weil es da auch eine Frage gab unter dem letzten Podcast. Ja, der Themenpodcast 103, Band 90 und nur. Ja, sehr kreativ, danke, mhm. Danke. Ja, machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland. Wir haben heute einiges zu besprechen und da beginnen wir zunächst einmal mit der DVD-Veröffentlichung von Detektiv Conan. Die steht ins Jahr bald bevor, nämlich genauer gesagt ab März 2017, also ab kommendem Monat. Am 17. März soll die erste DVD-Box erscheinen und dann, soweit ich informiert bin, im 3-Monats-Rhythmus weitergehen. Also dann im Juni und September, wenn ich richtig informiert bin. Ich weiß nicht, bestimmt gibt es da noch einige spontane Abweichungen, wie es ja bei Kase immer mal passieren kann. Ja, die erste Box, da haben wir auch schon das Cover zugesehen. Ja, FSK ist auf 12 angesetzt. Es ist wie immer ein Vorabcover, das veröffentlicht wurde. Das reguläre Cover soll dann oder kommt dann wahrscheinlich die nächsten Tage. Ja, ansonsten, was noch wichtig ist zu erwähnen, zunächst war ja von Kase geplant, 111 Episoden herauszubringen. Das wurde jetzt korrigiert auf 102 Folgen. Also man hat sich da von diesen 111 Folgen, was ja eine Drittelung der 333 Episoden ist, hat man sich umentschieden und hat gesagt, nee, 111 ist nicht so gut. Wir nehmen lieber erstmal 102 Folgen. Hintergrund da dürfte wahrscheinlich sein, dass 102 Folgen die erste Staffel bilden, wie sie RTL 2 damals synchronisiert hat, also als RTL 2 damals 2001 oder 2, irgendwo um den Dreh, angefangen hat, die Episoden in Deutschland zu veröffentlichen im Fernsehen. Da haben sie 102 Episoden genommen und jetzt schließt sich Kase quasi diesem Rhythmus an. Ich hatte ja, glaube ich, schon häufiger gesagt, dass ich denke, dass da Kase und ProSiebenMax miteinander gekoppelt sind. ProSiebenMax zeigt ja auch weiterhin noch die Detektiv Conan-Episoden im Fernsehen. Jeden Tag 18.50 Uhr, nicht vergessen, und die Wiederholung 14.40 Uhr. Ja, da bleibt es offenbar weiterhin bei den 111 Episoden, also scheinen die doch nicht ganz so stark miteinander zu kooperieren, wie ich dachte. Also ProSiebenMax 111 Folgen, offenbar. Kase jetzt 102 Folgen, 3 Boxen oder Volumes, wobei 34 Episoden, das klingt ja für mich nicht mehr nach einer Volume, das sind für mich Volume, enthält für mich 4 bis 6 Episoden. Ja, also Box, 34 Episoden je Box. Ja, und das Ganze soll dann auch demnächst bei Anime On Demand landen. Also natürlich ist Detective Conan mit der deutschen TV-Synchronisation, wie sie hier so bekannt ist, in der bestmöglichen Fassung. Also alles, was irgendwo so herumgeistert und möglich ist, soll dann auch auf der DVD erscheinen. Ja, mal gucken, wie sich das dann umsetzen lässt. Dazu haben wir auch gleich noch etwas. Zunächst aber zu Anime On Demand, wo das Ganze ja auch erscheinen soll ab März höchstwahrscheinlich, genau wurde da nichts genannt, aber Detective Conan ist im Programm gelistet und ab Februar 2017 soll dann auch das Verschwinden des Konjin Edogawa, man muss ja das auch noch im Hinterkopf behalten, dass bald ja noch das Verschwinden des Konjin Edogawa erscheint, das ist ja ein TV-Special, das damals zum 20-jährigen Jubiläum des Manga in Japan im Fernsehen lief und das kommt jetzt auch nach Deutschland, genauer gesagt am 24. Februar erscheint das hier auf DVD und Blu-ray. Da ist dann noch abzuwarten, wie dann der Umfang aussehen wird, ob das wieder so eine Limited Edition wird, wie wir sie schon von den Kinofilmen her kennen, also in den gleichen Schuber, oder ob das halt so eine normale DVD-Hülle wird, was ich nicht hoffe. Aber auf jeden Fall ist hier auch die Veröffentlichung bei Anime On Demand geplant und die TV-Serie soll dort auch folgen, also wer Anime On Demand hat oder sich die Episoden dort zulegen möchte oder ein Abonnent ist dort, der hat dann auch die Möglichkeit, sich das dort anzuschauen, statt sich die DVDs respektive Blu-Rays zu kaufen. Gut, zusätzlich zu der DVD-Box 1 wurde dann noch einmal die FSK-Prüfung neu aufgelegt. Also zahlreiche Episoden wurden ja damals 2001 oder 2 bewertet, die jetzt halt auf DVD erscheinen sollen. Und da muss man offenbar nochmal alles neu bewerten lassen, nach aktuellen Kriterien, keine Ahnung was, dabei sind die Szenen ja quasi identisch und da haben sich einige Neuerungen ergeben, die auch recht interessant sind. Das hat Kevin, der heute leider nicht beim Podcast mit dabei sein kann, liebe Grüße an ihn, hat das mal in einem Artikel sehr schön aufgeschlüsselt, wie ich finde, mit so einer schönen Bildergalerie, da hat er sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, also da gerne mal reinschauen und alle Episoden, die halt in der ersten Box veröffentlicht werden sollen, also alle 34 Episoden, aufgeschlüsselt, was sie vorher für eine FSK-Bewertung hatten und was sie jetzt nach der neuen Bewertung für eine FSK-Bewertung bekommen sollen. Ja, ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel 4 Verdächtige und ein Todesfall. Sehr schöne Folge mit dem, wo die das in die Wand geritzt haben, war das ja. War vorher FSK ab 6 und jetzt ist es dann offenbar ab 12. Naja, warum auch immer. Oder Rans geheimnisvolles Date, wo Eri Kisaki das erste Mal auftritt mit dem Mord in der Toilette, war vorher ab 0 gelistet und jetzt plötzlich nicht ab 6, sondern gleich ab 12. Also da gab es offenbar einige Sprünge, die ich selber nicht so ganz nachvollziehen kann. Zumal ich das sowieso nicht so ganz nachvollziehen kann, dass das nochmal alles neu bewertet wird. Ich meine, die Prüfung ist ja, es ist ja nichts verändert an den Episoden, außer dass vielleicht paar neue Szenen mit da reinkommen, die M4E damals nicht mit dabei hatte oder bei RTL 2 nicht liefen natürlich. Ist doch aber für Wiederveröffentlichung Standard. Ach so? Okay. Ich glaube, das ist auch bei Filmen so, aber da kriegt man das halt nie mit, weil die meistens ihre Bewertung behalten. Oder, also zum Beispiel, ich meine, außer alte Filme halt, ne? Terminator war früher indiziert, heute Uncut ab 16 oder so. Ah, okay. Ja, also ich weiß auch gar nicht, was bei der Box oder bei den Volumes von M4E damals für eine FSK-Bewertung drauf stand. Wahrscheinlich dann auch ab 12, ne? Irgendeine Folge wird ja ab 12 gewesen sein damals schon. Ja, von daher bleibt das dann auch insgesamt dann quasi unverändert. Also wenn ihr dann ab 12 Jahre alt seid und ich denke mal, das Alter dürften die meisten unserer Zuhörer erreicht haben. Wenn nicht, freue ich mich auch, dass wir noch jüngere Zuhörer hier haben. Die dürfen sich dann die DVD-Box allerdings dann nicht kaufen, oder ist das, okay, ist freiwillig, ne? Ja, von daher können sie sich das auch kaufen. Gut, haben wir das auch geklärt. Ja, zudem gibt's noch eine sehr interessante Neuerung, wie ich finde. Nämlich hatte ja Kase schon gesagt, oder hatte ich auch schon erwähnt, oder haben wir auch schon bei conannews.org geschrieben, überall wurde es erwähnt, dass Kase die bestmöglich verfügbare Fassung auf Deutsch veröffentlichen möchte, auf der DVD, oder auf den DVDs. Und dazu kommt jetzt noch bei der Episode Mord unter Freunden, der Zweiteiler, der ja Kogoros ersten selbstgelösten Fall darstellt, viele dürfen sich erinnern, mit dem Tischtennis und so weiter und so fort. Ihr kennt den Fall auf jeden Fall. Sonst unbedingt mal anschauen bei ProSieben Max oder dann halt auf DVD, wenn sie dann erscheint. Ja, die Episode soll jetzt komplett ungeschnitten, wie sie noch nie in Deutschland zu sehen war, auf der DVD enthalten sein. Nämlich gibt es einige Szenen, die niemals synchronisiert wurden, die also auch niemals bei RTL 2 zu sehen waren, die niemals bei Viva zu sehen waren, die nicht bei ProSiebenMax zu sehen waren und die eigentlich auch nicht auf die DVD hätten kommen sollen. Allerdings hat Kase jetzt gesagt, ja, doch, diese eine Szene, die bringen wir jetzt auch auf DVD raus, allerdings dann mit Untertiteln, da man, ja, wenn man diese kurze Szene nochmal synchronisieren würde, man würde ja deutlich merken, dass da jetzt, na, dass sich die Stimmen verändert haben im Vergleich zu damals. Ich meine, 2001, 2002, jetzt 2017, das sind 15 Jahre dazwischen, da merkt man ja, da hat sich ja jede Stimme verändert. Und wenn man das jetzt nochmal nachsynchronisieren würde, das würde auffallen. Deswegen eine kleine Szene mit Untertiteln, diesmal auf der DVD mit enthalten. Ja, finde ich eine sehr interessante Idee, weil wir ja vielleicht dann, wenn das gut ankommt, man will nicht zu viel hoffen, aber vielleicht überlegen sie sich das ja dann auch noch für andere Folgen. Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie vielleicht im Hinterkopf haben, dass wenn das tatsächlich, wie du sagtest, wenn das gut funktioniert, dass man vielleicht bei Box 2 auch sagt, ja, dann bringen wir halt alles mit in der synchronisierten Fassung raus und das, was damals quasi fehlte, das machen wir mit Untertiteln. Ich finde es allerdings persönlich, ohne das jetzt gesehen zu haben oder so, einfach nur vom Hören, dass das so kommen soll, bin ich sehr skeptisch, denn ich schaue ja eine Folge mit Synchronisation, um halt die Synchronisation zu genießen und nicht um dann plötzlich auf Untertitel umzuswitchen mitten in der Episode. Das stelle ich mir schon sehr komisch vor. Ich kann ja aus Erfahrung sagen, also das gibt eigentlich keine Probleme. Ich hatte das auch schon mal bei einigen Serien oder sowas, wo auch gewechselt wurde auf diese Mechanik. Und ich muss sagen, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also es handelt sich ja hier, glaube ich, auch nur um 15 Sekunden oder sowas. Und dass man da drauf umsteigt, war ja schon, wie du gesagt hast, dass man das neu synchronisiert. Das wäre absoluter Schwachsinn. Und dass man das dann so macht, dafür, dass wir dann wirklich eine komplette Folge haben, das denke ich auf jeden Fall wäre auch ein kleiner Abstrich, wenn auch wenn einem das nicht so gefällt, den man, denke ich, eingehen kann. Also wie gesagt, ich kenne es schon und ich fand das nie so irgendwie negativ. Ja, kann ich mich auch anschließen. Also ich kenne das auch so zwischendurch, wenn man dann mal so zwischen der Synchronisation dann plötzlich die Originalfassung halt hat mit Untertiteln, wenn man dann dafür aber halt die komplett ungeschnittene Szene hat, dann ja, ist das nochmal sozusagen was ganz anderes, weil man ja dann halt sozusagen die komplette Bildabfolge sieht und dann nicht plötzlich sieht, wie da einer am Boden liegt und vorher stand er noch. Und man fragt sich, warum, wieso? So ist das, denke ich mal, dann schon ganz gut gelöst. Ja, also ich denke mal, dass Kase hat sich ja logischerweise um die Episoden bemüht, muss sie ja irgendwo herbekommen haben und dann wurde ihn halt wahrscheinlich angeboten, hey Kase, wir haben hier noch eine oder paar Szenen oder vielleicht auch nur diese eine Szene, die halt niemals synchronisiert wurde, die könnte ich ihr noch zusätzlich dazu bekommen. Wie wär's? Und dann hat Kase gesagt, ja, Moment mal, wenn wir diese jetzt mit reinpacken, dann kriegen wir noch ein bisschen Werbung überall oder wird noch über uns gesprochen auf connernews.org und so weiter und so fort. Und ja, dann packen wir das halt mit rein. Dann haben wir noch ein extra Argument, warum man unsere DVDs kaufen sollte. So sehe ich das eher. Ich meine, diese 15 Sekunden, ob die jetzt mit drauf sind oder peng, das ist doch vollkommen im Grunde irrelevant. Wenn da bei allen Episoden alle Episoden komplett ungeschnitten auf der DVD wären, dann würde ich sagen, okay, da hat Kase wirklich was geschafft. Aber bei einer Episode, diese eine Szene, na gut, da stellt sich natürlich die Frage, warum die anderen nicht, obwohl ich auch nicht weiß, ob das vielleicht der einzige Schnitt war, der quasi noch fehlt aus diesen ersten 34 Episoden, man weiß ja nie. Ja, das ist ja das Problem quasi, also ich habe ja die DVD von damals und ich kenne ja die Episode, wie sie da drauf ist und mir wäre jetzt nicht irgendwie entgangen, dass da irgendwas fehlt. Also ich kenne jetzt auch die japanische Originalversion nicht, aber man weiß es halt nie. Ja, kommt für mich halt ein bisschen komisch rüber, dass man jetzt sagt, genau, Mord unter Freunden, diese zwei Episoden, die bringen wir ungeschnitten raus, oder beziehungsweise ist wahrscheinlich nur in einer Episode dann der untertitelte Teil, wenn man das extra ankündigt. Man muss dazu sagen, es war ja auch genau diese Folge, worüber sich beschwert wurde. Also das kam ja erst dadurch ins Rollen, dass sich die Fans darüber beschwert haben, dass da eine Szene fehlt. Auch wenn es mir jetzt persönlich nicht aufgefallen ist beim Schauen. Aber es war ja erst dadurch, ist das Thema ja erst aufgekommen, von wegen, oh, da hat jetzt eine Szene gefehlt. Ja, Ja, aber dann. deswegen, dass man sich deswegen dann auf diese Folge Mord unter Freunden darauf fokussiert, ist dann irgendwo verständlich. Ah, okay. Kann natürlich auch sein, dass sie dann nachgefragt haben, hey, Mord unter Freunden steht gerade so unter Beschuss bei ProSieben Max, da kommen wir dann gleich noch zu. Und dass sie dann gesagt haben, hey, wie ist das eigentlich? Was haben wir denn da für ein Material bekommen, wenn die nicht so stark kooperieren, also Kase und ProSieben Max? Und haben dann in Japan nachgefragt und dann haben die gesagt, ja, stimmt, wir haben ja tatsächlich noch 15 Sekunden, wollt ihr die nicht haben? Ja, so kann es natürlich auch gewesen sein. Ist natürlich nur reine Spekulation, wir wissen nichts. Ja, du hattest es schon angesprochen, Johannes, weil ProSiebenMax lief ja Mord unter Freunden. Logischerweise ist schon ein bisschen her jetzt, dadurch, dass wir hier schon im Februar sind, jetzt mit dem ersten News-Podcast oder zweiten News-Podcast in diesem Jahr. Am 9. und 12. Dezember lief Mord unter Freunden bei ProSiebenMax. Und dann ist einigen Fans offenbar aufgefallen, dass da einige Szenen gefehlt haben. Dann gab es da bei ProSiebenMax, ja, ich will nicht sagen Shitstorm, aber einige Beschwerden und auch nicht nette Worte auf der Facebook-Seite von ProSieben und wahrscheinlich auch noch überall anders, wo man ProSiebenMax, erreichen kann. Und ja, ProSiebenMax hat sich das natürlich sehr zu Herzen genommen, denn Anime ist ja ein wichtiger Bestandteil von ProSiebenMax, muss man ganz klar sagen. Und haben dann ein Statement dazu veröffentlicht, dass sie auch wie Kase sich um die vollständigste deutsche Version bemühen und haben da auch offen zugegeben, dass da ein Fehler unterlaufen ist, dass die Episode tatsächlich nicht ungeschnitten war, dass da irgendwas durcheinander geraten ist. Und wenig später hieß es dann, glaube ich, auch, dass sie die richtige Version gefunden hätten. Natürlich leider ein bisschen spät, aber immerhin gefunden und drum bemüht. Ja, haben dann ein Statement dazu gemacht und lange war dann halt unklar, ob das jetzt, ob Detective Conan bei PussyMax wirklich ungeschnitten läuft oder geschnitten. Ja, in Zukunft soll es auf jeden Fall weiterhin ungeschnitten bleiben. Ja, kann ich auch so bestätigen von dem, was ich so gesehen habe bisher. Ja, zudem wurde das Cover von Das Verschwinden des Conan Edward Gavard veröffentlicht, was ja auch bald, oder das Special, das ja auch bald bei Anime On Demand erscheinen soll. Da ist das Cover dann auch bekannt. Steht ja wie gesagt schon bald in den hiesigen Regalen. Hoffentlich auch bei uns dann allen zu Hause. Ja, zudem noch ein sehr heiß diskutiertes Thema aus den letzten Tagen ist The Darkest Nightmare, der 20. Detective Conan-Film, der letztes Jahr in den japanischen Kinos lief. Ja, letztes Jahr. Ja. Der soll jetzt offenbar, vielleicht, eventuell hier in Deutschland in den Kinos laufen. Und zwar hat Kase ja so ein Format mit der Anime-Nacht 2017, das gab es ja auch schon im letzten Jahr, dass da, ich glaube, jeden Monat einmal ein Film im Kino gezeigt wurde, in ausgewählten Kinos in zahlreichen Städten. Also wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt, dann könnt ihr mal in eurem Kino nachschauen, ob die nicht auch diese Anime-Nacht zeigen oder vielleicht wart ihr auch schon mal dort. Und im Mai, am 30. Mai ist dort bisher gelistet die Anime Night Sneak und Cineplex, ist das eine Kette von Kinos? Ich denke mal Ja, ja. größere Kinokette ist das, Okay, ja. größere Kinokette. Die hat jetzt ein Bild veröffentlicht mit dem Tag, 30. Mai 2017, Dienstag, und da ist so ein bisschen was aufgerissen worden und dahinter sieht man ein paar Augen und jetzt ging natürlich die Gerüchte um, oh, was ist das? Was sind das für Augen? Woher kenne ich die? Jedem Detective Conan-Fan, der sich ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt hat, der wird sofort erkannt haben, das sind die Augen vom offiziellen Poster oder Plakat von Film 20, die man ja schon kennt, die wahrscheinlich auch auf der DVD dann später zu sehen sein werden, hier in Deutschland, wenn die DVD und/oder Blu-ray dann erscheint. Aber das ist definitiv Detective Conan und von Kase gab es noch keine offizielle Bestätigung dazu. Allerdings halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass wir am 30. Mai in der Anime Night Sneak Detective Conan Film 20 zu sehen bekommen, The Darkest Nightmare oder dann halt den deutschen Titel, je nachdem. Und freue mich natürlich sehr darauf. Das ist ja sehr schön, dass Detective Conan höchstwahrscheinlich in Deutschland in den Kinos laufen wird. Und ich hoffe dann natürlich auch, dass es dann die deutsch synchronisierte Version sein wird, denn ich muss sagen, nach einem Jahr und einem Monat die untertitelte Version im Kino zu zeigen, ist bisschen Blödsinn. Also das kann man eigentlich nicht machen, finde ich. Also ich muss sagen, das ist ja jetzt schon bei zum Beispiel One Piece gewesen. Bei One Piece Gold war das, glaube ich, hatten sie auch zuerst in der Sneak war das den Film mit Untertiteln gezeigt und dann später nochmal sich dazu entschieden, den auch auf Deutsch zu zeigen. Und wobei One Piece Gold, das war dann halt nicht danach nicht die Sneak, sondern der ist dann in über 100 Kinos erschienen. Und da muss man sagen, Das ist dann wieder ein bisschen was anderes, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es hier genauso laufen könnte, dass man sagt, okay, man macht es zuerst in der Sneak als mit japanischen Untertiteln und dann tatsächlich nochmal halt eine Ausstrahlung auf Deutsch. Das kann ich mir auch vorstellen. Oder Veröffentlichung im Kino auf Deutsch. Ja, würde ich eigentlich auch so sehen, vielleicht, dass man erstmal halt sozusagen, also kommt drauf an, wie weit die deutsche Synchronisation dann ist und so, ob die dann schon fertig ist oder. Vermutlich noch nicht mal angefangen zu diesem Ja, Zeitpunkt dann im Mai. könnte ja durchaus sein. Und dass sie sich vielleicht auch erstmal sagen, ja, wir gucken erstmal überhaupt, ob das Interesse an einem Detektiv Conan-Film im Kino da ist, weil ja Naja. One Piece ist ja eher noch mehr Action und so und Also, Conan um ist mal ja, Zahlen zu nennen, ja, um da genau. gerade mal einzuspringen. Also, One Piece Gold haben, glaube ich, 30.000 Besucher gesehen. Das ist schon sehr viel, würde ich mal behaupten, für einen Anime-Film, der Aber man gelaufen muss, ist. also man muss dazu sagen, es läuft ja auch in der Anime Night, läuft ja, ich will nicht sagen jeglicher Bullshit, aber es laufen auch zahlreiche andere Filme immer im Kino jeden Monat, die halt in Deutschland gar nicht dieses öffentliche Interesse haben, auch bei den Anime-Fans. Ich meine, Detective Conan ist eine von Kaseys bestverkauften Serien, die jedes Jahr stehen die DVDs von Detective Conan immer weit oben in der besten Liste. Und dass man da sagt, man will das jetzt mal testen, halte ich doch für unwahrscheinlich. Also ich denke mal, Kasey ist sich durchaus bewusst, was Detective Conan für ein Zugpferd ist und dass da Leute ins Kino gehen werden, nehme ich sehr stark an. Da werden die Kinos auf jeden Fall voll sein, wenn man Detective Conan zeigt, sogar mit Untertiteln, was ich allerdings wirklich nicht hoffe, aber wovon ich fast ausgehe. Also ich bin da ein bisschen Aber gespalten, irgendwo dazwischen. wenn sie es bei One Piece genauso machen, dann machen sie es bei Conan nicht anders. Also, wenn es eine Serie gegeben hätte, wo man sagen könnte, wir bringen es zuerst mit deutscher Synchro raus, dann wäre es One Piece gewesen. Und das werden sie jetzt für Conan nicht ändern. One Piece lief aber damals auch 5 Tage nach dem Release in den japanischen Kinos. Und hier ist es ja über ein Jahr her. Das ist ja ein Unterschied von einem Jahr. Also, dass man bei One Piece nicht innerhalb von einer Woche sagen kann, wir synchronisieren einen ganzen Film, das kann ich verstehen. Aber innerhalb von einem Jahr halte ich es für möglich, dass man da, wenn man genügend Spielraum vorher hat und auch die Lizenz vorher bekommt, dass man da das dann auch synchronisieren kann. Denn ansonsten, wenn ich dann Kase wäre, hätte ich ja quasi gesagt, Film 20 haben sich ja schon alle auf irgendwo angeguckt mit Untertiteln oder viele. Dann könnten wir auch am 30. Mai Film 21 zeigen, der einen Monat vorher in den japanischen Kinos lief. Warum denn ausgerechnet Film 20? Das muss ja irgendwie eine Bewandtnis haben, denke ich mir. Und dann ist da so der leise Funken nach einer Synchronisation doch noch vorhanden. Vermutlich, aber das ist mit Lizenz wahrscheinlich auch schwer. Ich meine, die kriegen die Lizenz für die DVD-Veröffentlichung auch nicht früher. Also, das ist ja auch, die kriegen die Lizenz ja auch erst in dem Zeitraum rum. Ja, ist natürlich so. Ja, ist natürlich alles reinste Spekulation, aber Anime Night Sneak, ich hoffe, dass da wirklich die synchronisierte Fassung im Kino laufen wird. Wenn denn überhaupt Detective Conan laufen wird, das muss man immer noch mit einem Fragezeichen versehen. Wir sprechen ja so hier davon, als wäre das quasi sicher. Ganz sicher ist es nicht, aber ich sag mal mit 95%iger Wahrscheinlichkeit, obwohl dass die 5% schon sehr hochgegriffen sind, die das nicht erscheinen wird. Naja, okay. Vielleicht haben die einfach ein falsches Bild dahinter gelegt. Ups, tut mir leid. Ja, naja. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die Synchronarbeiten zu den normalen Filmen, wenn die im Oktober auf DVD und Blu-ray erscheinen, starten immer so im Juni, Juli. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier vielleicht 2 Monate dann vorher dran ist. Ist natürlich durchaus ein Zeitraum, den man sich da vorstellen kann. Also, wir halten euch auf dem Laufenden, was jetzt passiert, ob das tatsächlich Detective Conan ist, ob's OMU ist oder die synchronisierte Fassung. Ja gut, zudem noch ein Hinweis zu Peppermint Anime. Die haben ja sicher überraschenderweise die Lizenz zu Magic Kaito 1412 gesichert. Haben sie auf der Animagic letztes Jahr bekannt gegeben, im August 2016. Jetzt wollten die eigentlich veröffentlichen für Herbst 2016 oder Winter 2000, nee, Herbst glaube ich, ne? 2016. Also schon recht zeitnah damals. Allerdings gab es dann ein paar Verzögerungen. Offiziell hieß es, bei der Materiallieferung aus Japan hat sich was verzögert. Und deswegen verschiebt sich die Veröffentlichung von Magic Kaito 1412, der Nachfolgeserie von Magic Kaito Kid, The Phantom Thief, auf 2017. Genaueres ist da nicht genannt. Ich denke mal so Sommer vielleicht, könnte ich mir gut vorstellen, dass man da irgendwie das mit reinpackt. Also wenn sie sich nicht genauer dazu äußern, jetzt einmal kurz sagen, hups, wir verschieben das, dann denke ich nicht, dass da jetzt Zeit noch irgendwas kommen wird. Da hat sich wahrscheinlich irgendwas Grundlegenderes verschoben. Vielleicht kommt, also wahrscheinlich kommt es ja auch auf ihrer Digitalplattform wieder ein bisschen früher. Ja, das war ja sowieso geplant, angedacht. Genau. Ja, Akibas Pass, warum auch immer die so heißt. Tja, bleibt ein Rätsel. Ja. Gut, dann haben wir noch ein paar Meldungen auch zum Manga in Deutschland. Sind wir mit dem Anime in Deutschland endlich durch. Manga in Deutschland, da gab es eine Abstimmung zum neuen Sonderband, der jetzt bald in Deutschland erscheinen wird. Ab Dezember konnte man dort abstimmen zwischen Heiji Hattori, Ranmori und Kogoro Mori. Nachdem ja schon drei Sonderbände exklusiv in Deutschland erschienen sind, nämlich die Shinichi Edition, Shinichi Returns und auch die sagenumwobene Sherry Edition. Wow, nochmal Applaus dafür. Ja. Könnt ihr euch auch mal den Podcast dazu anhören? Das Cover war gut. Ja, das Cover war gut. Na, okay. Ja, jetzt hat eben mal eine neue Umfrage gestartet und auch schon beendet, welcher Sonderband denn als nächstes hier in Deutschland erscheinen soll. Und da hat sich mit einer absoluten Mehrheit Heiji Hattori durchgesetzt mit 58% der Stimmen. Dahinter Ranmori mit 24% und Kogoro Mori mit 17%. Also bekommen wir, hat eben auch gleich gesagt, im November 2017 ein Sonderband. Heiji Hattori ist der Gewinner dieser kleinen Umfrage, bei der leider nur sehr wenig Leute mitgemacht haben, muss ich sagen. Vor allem im Vergleich zur letzten Umfrage, die es damals gab. Das hat ja wirklich massiv abgenommen. War, glaube ich, nur ein Zehntel oder so aus der Stimme. Ja, genau. Also vorher waren 36.000 und jetzt waren das ja, 1.500 oder so. Naja. Na, man muss sehen, woran hat es denn gelegen, muss man sich ja fragen. Vielleicht haben sie gesagt, ja, wir haben für ein Sonderband gestimmt und jetzt haben sie uns da was serviert, aber das wollten wir so in der Form gar nicht haben. Lief die erste Abstimmung nicht auch viel länger? Ja, das glaube ich auch, ja. Oh, das kann natürlich auch sein. Vielleicht stand man hier unter Zeitdruck jetzt. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Aber man kommt natürlich, also die andere war ja nicht so lang, dass man den Unterschied von 1500 auf 36.000 Stimmen rechtfertigen könnte. Das ist ja ein Vielfaches davon. Ich finde es immer noch unsicher, dass man überhaupt eine Abstimmung gemacht hat. Ja, ich finde, man hätte einfach so den Heiji-Sonderband machen sollen. Im Prinzip, ja, weil es war ja eigentlich klar, dass Heiji im Prinzip gewinnt nach jetzt. Shinichi haben wir gehabt, jetzt kommt Heiji als quasi zweite Hauptperson. Und vor allem war er damals auch schon bei der Abstimmung bei der zur Sherry Edition auf Platz 2. Und jetzt ist er wieder mit dabei, musste sich wieder mit neuen Konkurrenten unterwerfen, sage ich mal, oder mit denen kämpfen, mit Ran und Kogoro. Naja, wenn die es nächstes Mal machen, dann ist wieder Ran und Kogoro dabei, dann gewinnt Ran, oder was? Das ist ja auch ein bisschen witzlos. Also, naja. Ja, also ich musste sagen, ich hatte dann auch für Heiji gestimmt, weil ich gesagt habe, Ran ist dann in der Romance Edition schon genug vertreten gewesen und hatte ich dann auch für Heiji gestimmt. War für mich eigentlich die schlüssigste Wahl. Ja, war klar. Jetzt natürlich die Frage, was Fälle kommen da rein, nicht wahr? Ja, aber ob man chronologisch vorgeht oder ob man weil im Prinzip sind Heiji-Fälle ja immer Event-Fälle. Anders als bei Sherry. Deswegen kann man da eigentlich nicht so viel falsch machen, wenn man chronologisch vorgeht. Aber wenn man chronologisch vorgeht, hätten wir jetzt schon wieder Heijis Einführungsfall, den wir ja schon in der Shinichi Edition 1 dabei hatten. Also der muss aber auf jeden Fall mit rein. Ja, aber dann kommen wir wieder in die Bredouille mit dem, was wir schon mal diskutiert hatten. Man will keinen Fall in zwei Sonderbänden abdrucken. Ja, aber das war ja auch nur unsere Spekulation. Ne? Ach so, dann spekulieren wir halt wieder. Ich kann mir gut vorstellen, dass man bei Heiji sagt, wir bringen einfach ein paar Fälle damit rein, wieder 30 Kapitel ungefähr. Das sind ja, wenn so ein Heiji-Fall im Schnitt 5 Kapitel hat, dann haben wir da 6 Fälle drin. Super, und dann machen wir noch einen zweiten Heiji Returns oder was ich was, und dann hat man größtenteils alles abgedeckt. Man kann 3-4 Heiji-Bände machen und dann hat man erst alles abgedeckt. Ach echt, okay. Ja. So viel? Ja. Heiji kommt sehr oft vor im Vergleich zum Beispiel zu Kid. Kid kommt ja fast nie vor im Vergleich zu Heiji. Gerade am Anfang. Ja, und die Heiji-Fälle sind ja auch immer meist länger. Das stimmt, natürlich. Ja, also ich freue mich auf Heiji natürlich. Ich denke, das ist die vielleicht beste Wahl von den dreien auch. Haben natürlich auch die meisten Fans dann gesagt. Allerdings bin ich nicht mehr so stark angetan von den deutschen Exklusiv-Sonderbänden. Ich finde, man sollte sich eher auf die japanischen konzentrieren und die einfach nach Deutschland bringen. Da hat man genug Potenzial. was man noch ausschöpfen könnte. Aber gut, deutsche Sonderbände sind auch nicht schlecht. Also die zwei Drittel auf jeden Fall waren nicht schlecht. Von daher, mal sehen, was es dann kommt. Im November 2017 hört ihr dann einen Themenpodcast von uns dazu. Hauptsache besser als die Cherry Edition. Das ist das Einzige, was wir alle wollen. Ich glaube, das wird auch nicht schwer. Gut, wir haben seit dem 12. Januar außerdem Band 90 hier in den deutschen Verkaufsregalen. Auch in Österreich, in der Schweiz ist er erhältlich und allen anderen deutschsprachigen Ländern, die hier noch so umher schwirren. Ja, könnt ihr euch kaufen, könnt ihr auch den Podcast dazu anhören. Wie gesagt, Podcast Nummer 103, Band 90 und nur. Ja, wieder ein Hate-Fall. Gut, soweit zum Manga in Deutschland. Wir machen weiter mit der spoilerfreien Zone. Da gab es ja die Episode 1 zu sehen. Die hatten wir auch im Jahresrückblick schon kurz angesprochen, falls ihr euch daran erinnert und denkt, hä, warum besprecht ihr das nochmal? Ja, in Japan ist die Episode 1 im TV angelaufen. Das war ja ein Special, wo die erste Episode des Anime nochmal neu aufgelegt wird, wo gesonderte Szenen gezeigt werden sollen. Das Ganze lief dann am 10. Dezember 2016 im japanischen Fernsehen. Und ich muss persönlich sagen, mir hat die Episode sehr gut gefallen, oder das TV-Special ist ja eher, ist ja keine Episode. Gab viele tolle Szenen, alles war gut miteinander verknüpft und auch nicht so aufgebaut, dass man sagen könnte, oh, das ist jetzt aber bisschen übertrieben hier oder bisschen zu viel reingepackt. Das war genau so, dass man sagen könnte, ja, so war's. Und auch das, die Handlung aus der ersten Episode so dargestellt, dass man damit zufrieden war. So wie man sie heute wahrscheinlich in einer Anime-Episode umgesetzt hätte. Und für meinen Teil, Episode 1 war sehr gut. Ich finde, man könnte das auch fortsetzen und ältere Episoden nochmal neu auflegen und als Special rausbringen. Aber das wird wahrscheinlich nie passieren. Aber ich fand Episode 1 sehr gut. Was ist eure Meinung dazu? Also ich fand Episode 1 ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Am Anfang war ja so ein bisschen die Befürchtung, dass es sehr überladen wird von den Charakteren, die alle auftreten sollten, und fand aber dann doch, als man das Special gesehen hat, sehr gut gelöst. Es war dann auch nochmal schön dieser zeitliche Ablauf, wie sich das entwickelt hat mit dem Fall im Aquarium, der erste Fall dann und wie das alles gekommen ist, das fand ich sehr schön dargestellt. Es gab auch mal richtig schön viel Blut zu sehen bei der Achterbahnfahrt, das hat mir auch gut gefallen und ja, aber auch noch am Ende, das war nochmal sehr schön umgesetzt, wie ich finde, wo man noch einzelne Szenen reingenommen hat von anderen späteren Fällen und die nochmal in neue Animationen gesehen hat. Das fand ich wirklich nochmal sehr schön. Das hat mich wirklich nochmal, damit hätte ich nicht gerechnet, das habe ich nicht erwartet. Und als es dann kam, habe ich mir gedacht, oh, das ist aber gut. Und da kriegt man richtig Lust, die Fälle nochmal irgendwie zu lesen oder nochmal zu schauen. Also es war sehr gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Ich fand nur halt die Erwartungshaltung so ein bisschen problematisch, wie schon gesagt. Es ist ja im Prinzip gekommen, wie wir das spekuliert haben, dass sowas wie Kid und Shuichi Akai und so, das wird in die Credits reingequetscht. Und so ist es auch gekommen. Und so überflüssig war es insgesamt auch. Also ich fand, die Erwartungshaltung, die vorher aufgebaut wurde, fand ich, ist dann verpufft und hat sich dann eher negativ ausgewirkt, in meinem Verständnis. Und das möchte ich auch noch dazu sagen. Wir hatten im Abspann Mondscheinsonatenfall, super atmosphärisch. Akemi Miyano ist tot, super atmosphärisch. Oh, Kaito Kid kommt. Der übelste Bruch in der Atmosphäre, und das fand ich super dumm. Und die Shuichi Akai-Szene war auch schlecht. Aber und was fandst du gut? Ja, das gesamte restliche Special. Okay. Es war ein gutes Special, aber dieses mit dem, oh, es wird enthüllt, was andere Charaktere gemacht haben und so. Ja, es waren ein paar Cameos drin und das war's, um die Länge ein bisschen zu strecken. Ob man das so bewerben musste, weiß ich nicht. Aber also wenn ich jetzt man muss ja da in diese Erwartungshaltung reingehen, dass es ein bisschen, ist natürlich der Plot vom Manga-Fall so, ne, aber es ist natürlich auch ein bisschen Filler mit dabei. Man muss es natürlich meiner Meinung nach ein bisschen abseits der Hauptstory sehen, dieses ganze Special. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt auch noch nach Deutschland kommen würde, dieses Special, und ich hätte die Wahl zu sagen, okay, das Verschwinden des Conan Edogawa oder Episode 1, da muss ich sagen, dann würde sogar Episode 1 den Vorzug kriegen. Ja, in 10, das ist aber auch kein, nicht schwer, weil das Verschwinden des Conan Edogawa ist ziemlich schlecht. Also von daher würde ich das jederzeit nehmen. Ich würde auch Film 20 nehmen, anstatt das Verschwinden des Conan Edogawa, aber es kommt ja hoffentlich beides. Und Film 20 ist auch nicht gut, also von daher. Sagst du. Episode 1 war sehr gut. Da habe ich aber anderes gehört. Von wem? Vom japanischen Box-Office vielleicht. Ja, gut. Nee, ich kenne auch tatsächlich viele Fans, die sagen, Film 20 ist sehr gelungen vom TV-Special. Ja, er spaltet. Ja, ich muss mir auch sagen, ist der schlechteste Film bisher, aber gut. Ja, werden wir dann sehen und in einem Audiokommentar ausführlich besprechen. Es gab auch noch Film 14, ja. Und nichts ist schlechter als Film 14. Und Film 10 gab es auch noch. Ja, es wird ja häufig spekuliert, dass Episode 1 auch nach Deutschland kommen könnte, gerade weil das TV-Special um das Verschwinden des Kon Edogawa ja jetzt angekündigt wurde. Offiziell ist dazu noch nicht bekannt, aber ich denke mal, Kase wird sich das auf die Liste geschrieben haben oder spätestens in einem Jahr intensiv diskutieren, ob das dann nicht auch eine Option wäre, Episode 1 nach Deutschland zu holen. Und ich denke mal, realistisch gesehen wird es auch dazu kommen, wenn die aktuelle Politik beibehalten, nicht irgendwas passiert. Wird vermutlich von den Verkaufszahlen von Verschwinden abhängen, ne? So ein bisschen auch mit. Das stimmt natürlich auf jeden Fall. Ja, gut. Wir hatten in Japan auch noch zwei neue Songs. Einmal Opening 44, dessen Titel sehr interessant ist. Ikuse no make you de Ikuse no naso o hodoite. Also, gut Gott. Ja, neues Opening, das jetzt wieder mit von der Partie ist, von Breakers. Und sehr schön, oder nicht? Sehr rockig. Das Lied ja, das Video ist nicht so besonders. Ja, sehen wir mal von den Gin und Wodka-Dingern ab. Ich finde die Animation furchtbar stachsig. Also, das ist so aus Filler-Episoden, Übergangs-Frames mäßig. Die Laufanimationen sind furchtbar in dem Opening. Ja. Also, das ist normalerweise, weil es wird in den Openings viel gelaufen, auf einen unbekannten Punkt. Wo laufen die denn hin? Und das sieht normalerweise besser aus als das, was wir in diesem Opening gesehen haben. Das schlechteste Opening, ne? Ja, ja. Das ist mir echt negativ aufgefallen. Und jetzt, ja gut, Gin und Wodka geschenkt. Ja, und was mir eher nicht so, das mit der Laufanimation ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber was mir halt so aufgefallen ist, dass wir quasi, wir haben wieder das gleiche Thema. Wir haben einen Baum, wir haben eine Wiese, wir haben laufende Leute. Also da haben wir mal wieder, das ist schon, was weiß ich, wie viel Mal das Thema sozusagen. Und ja, irgendwie hat man dann so gedacht, schon wieder, warum habt ihr nicht mal was Neues gebracht? Und dann haben sie was Neues gebracht mit Gin und Wodka als, Shinigami oder so. Also das war ja wohl total übertrieben. Ja. Das passte überhaupt nicht. Aber die Musik dagegen, also das ist ein sehr gutes Opening, finde ich. Das macht Lust auf die Episode. Die Anime-Prozenten sitzen da und überlegen sich, was brauchen wir für ein Opening? Aha, eine Baum, eine Wiese und laufende Leute. Perfekt. Wir haben das perfekte Opening. Wenn man das besser macht, sieht man übrigens in Opening 35 und 38. Da kommt das auch vor, aber da gibt es noch genügend andere interessante Aspekte. Ja, vielleicht fliegen die ja vor einem Gewitter oder sowas. Kann ich mir noch vorstellen. Obwohl es ja eigentlich Sonnenstrahlen. Es schneit doch, oder? Bei dem Opening jetzt? Nee, da sind sie auf einer Wiese. Ja, aber es schneit aber. Ja, gut. Ja. Und Ran ist ja auch mit Schal. Ja. Ja, Ran ist mit Schal zu sehen. Ja, stimmt. Das war neu, also. Toll. Oh, die Neuerung. Ran hat einen Schal. Kommen wir zum Ending, das ja noch neu erschienen ist und uns jetzt bei zahlreichen Episoden begleiten wird. Yesterday Love von Mai Kuraki. Auch sehr schön gelungen, wie ich finde, oder? Ja, würde ich mich. Also Mai Kuraki ist ja eh schon sehr bekannt in der Szene und bringt uns ja auch viele tolle Endings, sag ich mal, da gehört sie ja vorwiegend, glaube ich, zu. Oder Openings hat, na, vielleicht ist auch ausgeglichen auch. Ja, nachdem Savage Life oder Savage Life ja so mir so persönlich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, dachte ich erst, na, Yesterday Love, aber ich muss sagen, ich bin doch sehr, sehr begeistert. Ich fand's auch gut. Aber ich habe öfters mal die Kritik gelesen, dass es so ein bisschen, manche Fans sagen so, ja, ein Mai Kuraki-Lied vom Fließband quasi. Also, ja, so ist sie halt. Das lässt sich bei so einer langen Karriere vermutlich auch nicht mehr vermeiden. Das Video fand ich übrigens auch sehr gut. Ja, also um dir mal ein bisschen gegenzuhalten. Also ich muss sagen, beim Ending kann man auch nicht so viel falsch machen, oder? Ich meine, das ist noch kürzer als das Opening und dann zeigt man noch die Szenen von der Episode. So, Wenn Conan mit dem Solarskateboard zum Mond fliegt, dann ist es bei mir vorbei. Ja gut, also schlechtere gibt es auf jeden Fall. Lieber Dresine, ne? Dresine war cool. Was war das denn? Wie hieß das? Your Best Friend, ne? Ja, okay. Das war cool, ja. Auch von Mai Kuraki. Ja, Soweit zu den Openings und Endings. Und dann springen wir noch schnell über zu Film 21. Da ist jetzt ein erster Trailer veröffentlicht worden. Und ich glaube, Lasse hat da genauere Informationen zu. Nicht wahr, Lasse? Richtig, der Trailer wurde veröffentlicht im Anschluss an Episode 1. Das lief da hinten dran. Der erste 30-sekundige Trailer. Mal sehen, wie viel davon im Film diesmal bleibt. Das ist ja bei den Con-Trailern in den letzten Jahren und eigentlich schon immer so gewesen, dass die Trailer nicht viel, dass manches davon nicht im Film bleibt. Du hältst uns auf dem Laufenden, ich weiß es. Ja, richtig. Film 21, übrigens inzwischen auch endlich der internationale Titel The Crimson Love Letter, also der purpurrote Liebesbrief, enthüllt. Das hat diesmal ziemlich lange gedauert, aus irgendwelchen Gründen. Ja, ein typischer 30-Sekunden-Trailer. Wir sehen Skateboards, Explosionen. Und das zentrale Thema des Films, nämlich altjapanische Gedichte. Also, es spielt ja in Kyoto, also da gibt es auf jeden Fall schöne Szenen. Und wie Con in dem Film sagt, ein Geheimnis versteckt in einem alten Liebesgedicht. Und dann gibt es noch Con, der sagt, dass Heiji nicht sterben soll und Heiji der Kasua rettet und Momiji Oka aus Band 91 und Heiji, der sagt, ich habe noch etwas, was ich dir sagen muss. Was denn? Was könnte das wohl sein? Ja, das sein Liebesgeständnis. Kommt aber nicht. Nee, das kommt auch garantiert nicht. Was? Spoiler! Vor allem mit dem, was wir später noch in der japanischen Kapitelzone besprechen werden, aber dann kommen wir dann dazu. Gut, soweit zu dem Trailer zu Film 21. Ich habe noch den Hinweis für euch, dass Band 91 auch in Japan erschienen ist im Dezember. Gut, dann starten wir durch mit dem japanischen Anime. Da haben wir wieder ein paar neue Episoden zu besprechen und wir beginnen mit der Episode 842, das Reisedate bei der Straßengabelung. Und diese Episode wird uns jetzt Olli vorstellen. Bitteschön. Ja, damit haben wir eine Filler-Episode serviert bekommen. Und ja, eine Episode der etwas anderen Art, sag ich mal. Wir befinden uns am Anfang der Episode in einem Auto von einer jungen Frau mit Kogoron und Konnen. Und ja, man weiß zunächst gar nicht, warum sind wir hier, wo ist der übliche Fall oder so. Was ist passiert? Und das erfährt man dann halt so während der Autofahrt, dass halt die junge Frau sozusagen, das ist eine Nachbarin von einer, die sich leider selbst umgebracht hat, und dann ja erfährt man sozusagen im Auto sozusagen die Geschichte, wie es zu diesem Selbstmord kam und ja, welche Leute sozusagen da in dem Apartment mit waren und wie sie gefunden wurde und ja, die ganze Geschichte halt so mit dem, wie sich das so zugetragen hat. Der Zuschauer wird also sozusagen in das Geschehen eingeweiht durch die Gespräche und ja, so fahren sie dann sozusagen über diese Landstraße und plötzlich kommen sie dann in einen Stau, weil da vorne wohl eine Polizeikontrolle ist und da war, ich glaube, es war ein Banküberfall, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Baba, Banküberfall! Genau, da hat jemand eine Bank überfallen und deswegen halten sie sozusagen jedes Auto an, weil sie halt überprüfen wollen, ob der Bankräuber, der ist halt mit dem Auto geflohen und sie haben eine kurze Personenbeschreibung. Er hat unter anderem einen Bart und plötzlich gerät Kogoron mal wieder unter Verdacht. Das war sehr lustig da. Und dann geraten sie auch noch mit einem Motorradfahrer aneinander und man denkt, oh, und später auf einem Rastplatz taucht er auch wieder auf und das gibt dann auch noch mal eine kleine, lustige Szene sozusagen, was der denn dann davor hat mit Kogoron, ob es zu einem Judo-Kampf kommt, mal sehen, das sage ich euch jetzt nicht. Stattdessen geht es weiter mit Conan, der sich halt zu diesem Selbstmord seine Gedanken macht und irgendwann dann halt anhand der Erzählung darauf kommt, das war gar kein Selbstmord, die junge Begleitung hat doch, sozusagen die, Mitbewohnerin irgendwie umgebracht und man fragt sich, wieso, das kann gar nicht sein. Wir haben gerade in allen Einzelheiten gehört, wie der Selbstmord vonstatten ging und ja, dann wird sozusagen am Rande, glaube ich, einer Meeresklippe oder so, wird dann halt sozusagen Kogoron und Conan werden dann sozusagen gemeinsam gegenüber der Täterin oder der möglichen Täterin aufklären, wie sie denn diesen vermeintlichen Selbstmord dann inszeniert hat. Ja, das ist sozusagen die Handlung der Episode und ja, ich muss sagen, ich fand die Episode, das ist bei mir mal sehr lange her, dass ich die Episoden gesehen habe, deswegen bin ich wieder so ein bisschen glücklich gewesen und dementsprechend habe ich auch eine eher positive Bewertung dafür, weil sie halt meiner Meinung nach mal so was ganz anderes war, dass man am Anfang gar nicht den üblichen Fall hatte, irgendwas wurde aufgeklärt, sondern man saß sozusagen in diesem Auto und hat gerade in allen Einzelheiten gehört, ja, es war Selbstmord, sie hat sich umgebracht und irgendwie kommt dann halt doch raus, ja, nee, war doch kein Selbstmord, aber ja, wie kann das trotzdem vonstatten gegangen sein, weil die hat ein Alibi und sie war das und sie war es irgendwie doch nicht, also fand ich mal ein sehr interessantes Konzept, diese Konstellation und ja, hat mir sehr gut gefallen, die Episode und ja, von daher gebe ich für diese nette sozusagen Umdenkaktion, vergebe ich sehr schöne, gute 3 von 5 Motorradreifen. Interessante Prämisse, langweilig umgesetzt, 1-2 nette Momente immerhin, die du angesprochen hast mit dem Motorradfahrer und warum Con auf die schlafende Kuro verzichtet. Ja, wie gesagt, ist aber trotzdem langweilig. 1,5 von 5 von mir. Oh, also ich muss sagen, ich sehe das, bin da so in der Mitte, also nehme die Wertung ausnahmsweise mal vorweg. Ich würde sagen, ich würde da so 2 Schnurrbärte geben. Weil ich auch sagen muss, ich mag das generell das Setting mit Mori und Conan, wenn die zu zweit sind, weil sie sich ja doch irgendwie in manchen Charakterzügen doch sehr ähnlich sind, finde ich dann doch ab und zu mal sehr lustig, wenn die dann zusammen unterwegs sind. Was mich halt wirklich sehr gestört hat, war halt einfach dieses Setting, das muss man sich halt einfach mal überlegen, dass sie da in einem Auto sitzen und der Fall ist eigentlich für die Frau und für Kokoro schon abgehakt, so, es hat sich schon alles erledigt und dann wird da nochmal wird der Conan aktiv und sagt, ja, und wie war das denn mit dem Selbstmord und dies und das und was ist dann mit dem Selbstmord passiert und es war ja so, dass es vermeintlich eine Freundin ist von der vermeintlichen Täterin. Und dann denke ich mir halt so, ja, wer würde jemanden auf einen Selbstmord von einer Freundin ansprechen und so offensiv und auch noch als Kind und dass er dann nur anhand dieses Hörensagens und nochmal gut, hat nochmal mit der Vermieterin oder wem telefoniert dann, aber das fand ich alles sehr an den Haaren herbeigezogen und ansonsten, wie gesagt, lustige Momente waren noch da, haben das nochmal ein bisschen gepusht, aber mehr als 2 Schnurrbärte hat es dann doch nicht gelangt. Ja, gut, dann machen wir weiter mit den Episoden 843 und 844, die Detective Boys in einem Wald, Teil 1 und Teil 2. Genauer gesagt, sie befinden sich gar nicht in einem Wald, sondern in einem Kaufhaus, wo es allerdings einige Verwirrungen gibt. Und zwar gibt es in dem Kaufhaus einen, ja, versuchten Mord. Ein Restaurantbesitzer wird niedergestochen. Und der Täter kann entkommen, allerdings sind die Detective Boys während der Flucht des Täters gerade auf unterschiedlichen Etagen des Kaufhauses verteilt und dadurch kann Conan sie per Detektivabzeichen kontaktieren und sagen, hey, schaut mal, da flieht der Täter, guckt euch mal an, wie der aussieht und merkt euch irgendwas zufällig. Ja, und später kommen dann die ganzen Aussagen zusammen. Sind eigentlich sehr unterschiedlich. Mitsuhiko hat eine andere Aussage als Genta und als Ayumi und das passt irgendwie gar nicht so in den Kram, denn die drei würden ja keine wissentlichen Falschaussagen machen und dann muss Conan rausfinden, warum sind sie zu diesen unterschiedlichen Auffassungen gekommen und wie kam es dazu und ihr kennt den ganzen Fall bestimmt auch schon aus dem deutschen Manga und wir haben ja auch schon im japanischen Manga besprochen. Also, ihr dürftet den Fall höchstwahrscheinlich schon kennen mit dem wunderbaren Kaufhaus, den Detective Boys Ai und Ayumi, die sich schminken lassen wollten oder auch geschminkt haben lassen. Ja, ich fand den Fall ganz gut. Der Fall ist natürlich an sich nicht so herausragend, aber die Anime-Umsetzung ist ganz ordentlich gemacht. Allerdings keine großen Ausschweife nach oben oder unten. Ich fand es sehr schön, ich hatte mir diesmal beim Anschauen der Episode mal den Manga zur Hand genommen und ein bisschen mitgeblättert und konnte quasi verfolgen, wie das so quasi 1:1 umgesetzt wurde, also vieles da nicht passiert, halt alles mit Farbe jetzt, logischerweise, fand ich aber mal wieder sehr schön und ja, gebe hier durchschnittliche 3 von 5 Torten. Ich wäre ungefähr auch bei 3,5 von 5. Das ist aus einem eher schwachen Band ein eher schwacher Fall mit Handlungsrelevanz dann am Ende. Ganz nett, Animationsqualität, ich weiß. Übrigens, kleines Trivia, was ich noch hinten dranhängen möchte. Die Folge heißt Die Detective Boys in einem Wald, weil der Titel im Japanischen eine Anspielung ist auf eine japanische Kurzgeschichte von 1929, die auch in einem Wald heißt, wo ein Samurai gefunden wird, ermordet in einem Bambuswald. Und der Ermittler muss sich dann damit rumschlagen, dass drei Leute das Verbrechen gesehen haben wollen, aber sie sagen alle was anderes. Also ist das vermutlich nicht nur Goshos Inspiration für diesen Fall gewesen, vielleicht, obwohl er hat sowas ja auch schon mal selber gemacht, in Satos Verlobungsfall. Aber auf jeden Fall ist der Titel der Anime-Episode darauf eine Anspielung. Passt ja auch. Ja, sehr gut zu wissen. Ich hatte mich schon gefragt bei dem Titel. Ja, Detective Boys und Wald, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und dann kam ich in die Episode rein und dann war das der Manga-Fall mit dem Kaufhaus und ich dachte, wieso Wald? Was für ein Wald? Der einzige Baum, den wir hier haben, ist der Weihnachtsbaum im Kaufhaus. Sie sind doch hier höchstens im Großstadtdschungel. Was ist denn Ja. los? Ja, aber trotzdem hat mir die Episodenumsetzung sehr gut gefallen. Ich fand sehr schön halt, dass es zur Weihnachtszeit gespielt hat und dass sie dann im Anime halt auch die entsprechende instrumentale Weihnachtsversion dann leicht im Hintergrund gespielt haben. Fand ich sehr schön. Ja, dann der Fall an sich war ja, wie wir ihn schon halt kennen aus der einen deutschen Episode auch schon mit verschiedenen Blickwinkeln, die dann auf unterschiedlichste Weise dann doch alle zutreffen und ja, dann eben am Ende nochmal diese eine interessante Situation, was die Hauptstory angehen könnte. Und ja, auch ich habe die Episode gerne gesehen und ja, würde hier auch gute 3 von 5 Mascara vergeben. Ja, also ich muss sagen, ich bin aber bei der Wertung bei dir. Also 3,5 Schaufensterpuppen würde ich mal geben. Ich war auch sehr gespannt auf die Anime-Umsetzung, wie das denn tatsächlich dargestellt wird, warum denn die Aussagen so unterschiedlich sind von den Detective Boys. Und ich finde, das haben sie wirklich gut gemacht, so in dem war schlüssig dargestellt und das fand ich wirklich gut. Gut, dann bleibt noch eine Episode, beziehungsweise zwei Episoden sind es ja, ein Fall, ein Filler-Fall genauer gesagt, Connens verzweifelte Situation in der Dunkelheit. Und das ist gleichzeitig auch der erste Fall im neuen Jahr 2017 und den wird uns jetzt Johannes vorstellen. Bitte. Genau, und die Episode fängt schon so an, wie der Titel heißt. Nämlich mit einem sehr ungewöhnlichen Anfang, beziehungsweise zunächst haben wir natürlich erstmal die Vorstellung und die Glückwünsche fürs neue Jahr von Conan und die Detective Boys. Aber dann, als die Episode wirklich losgeht, sind wir in einer sehr komischen Situation. Nämlich sehen wir Conan gefesselt irgendwo in einem dunklen Raum. Vermeintlichen Raum. Und das ist ein sehr starker Einstieg, wie ich finde. Und das geht weiter. Mit Kogoro, wie er zu einem vermeintlichen Verbrechen gerufen wurde, oder es ist ein Verbrechen, bei dem ein Tresor aufgebrochen wurde. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Szenensprung, bei dem Kogoro für einen Anwalt ermittelt, dem etwas aus seinem Safe entwendet wurde, und zwar ein Testament. Er hat auch gleich einen Verdacht, wer denn die Täter sein können, und Kogoro fängt dann an zu ermitteln. Währenddessen sehen wir die Detective Boys, die sich unterhalten, die sich ein Spiel kaufen wollten und fragen, wo denn jetzt endlich Conan ist. Sie hatten sich nämlich am Morgen getroffen und wollten das Spiel gemeinsam kaufen und Conan hat sich auf dem Weg dahin erstmal verabschiedet. Und sie fragen sich halt, warum ist er immer noch nicht da? Jetzt haben sie das Spiel schon gekauft und Conan ist immer noch nicht da. Was ist denn jetzt eigentlich los? Und dann sehen wir auf jeden Fall Kogoron, wie er anfängt zu ermitteln. Hat drei Tatverdächtige, es geht um einen Mogul, der gestorben ist, und verdächtig sind dem seine Kinder, die möglicherweise alle enterbt worden wären, aber im Testament würde mich nochmal eine Änderung vorgenommen und sind alle sehr gespannt, was ist los und wie passt da Conan in diese Geschichte rein? Hängt das vielleicht irgendwie miteinander zusammen? Und ja, währenddessen wird halt ermittelt, was passiert. Und was dabei rauskommt, das müsst ihr euch mal selber anschauen. ob die Fälle zueinander führen, die Fallfäden, oder ob Kokoro den Täter stellen kann unter den drei Verdächtigen alleine. Was ist mit Conan? Wird das schaffen, sich zu befreien, oder wird er befreit? Das müsst ihr euch alles selbst anschauen. So viel zur Inhaltsangabe. Meiner Meinung nach hat man hier einen starken Qualitätsunterschied gemerkt zu sonstigen Fillern. Man hat sich mehr Mühe gegeben, einfach weil es hier eine Neujahrsfolge ist. Das hat man so vom Setting mitbekommen, und auch die Animationen waren hier in dem Fall meiner Meinung nach doch deutlich besser als beispielsweise bei Episode 842 mit dem Reisedate bei der Straßengabelung. Wir haben hier einfach eine schöne Umsetzung, wie ich finde. Sie fängt anders an als sonst. Wir werden direkt ins Geschehen eingeworfen, und das hat mir wirklich gut gefallen. Was natürlich auch zu bemängeln ist, man muss dazu sagen, es ist ein Filler und der hat auch seine Schwächen. Also man hat dem Ganzen schon angemerkt, dass es dann doch keine Manga-Umsetzung ist. Und ja, was zum Beispiel sehr gestört hat oder mir störend aufgefallen ist, war Genta, der hier nonstop ans Essen gedacht hat. Und also macht er ja sonst auch immer mal, aber selbst dann, als Conan verschwunden war und sie gemerkt haben, irgendwas kann da gar nicht stimmen, da hat er dann auch noch gesagt, oh, ich suche ihn mal im Restaurant wo es Aal auf Reis gibt, oder ja, ich habe so einen Kohldampf, ich könnte jetzt gerade wieder was essen. Das hat mir dann doch schon, ja, hat mich auf jeden Fall sehr gestört, muss ich sagen. Ansonsten halt Fillerfall. Man hat am Ende gemerkt, da wollten sie noch mal mehr Spannung aufbauen und das Ganze noch aufpushen, aber ist da natürlich ein bisschen, weil man halt weiß, es ist ein Filler, ist da halt nicht so die Atmosphäre rübergekommen, meiner Meinung nach. Deswegen gebe ich im Gesamten auch nur 3 von 5 Testamenten. Ja, interessante Prämisse, interessanter Aufbau, leider vollkommen verschwendet, meiner Meinung nach. Also ich fand den Filler richtig schlecht. Ich nehme die Bewertung auch voll weg, nehme ich 1 von 5, noch schlechter als Reisedate, weil mich die Folgen wirklich, das Reisedate hat mich gelangweilt. Da dachte ich mir so, ja, Filler. Diese Folge hat mich aktiv wütend gemacht in ihrer Was? Wieso denn Fähigkeit. das? Was? Warum? Vor allem, die Handlung ist super wischiwaschi. Man weiß, die wissen nicht, worauf sie sich konzentrieren wollen. Kogoro oder die Detective Boys. Die Detective Boys sind dieser Folge einfach die absolute Qual. Die sind noch schlechter geschrieben als im Manga, und das will was heißen, weil selbst im Manga sind sie scheiße. Und sie sind auch noch unfassbar dumm. Nämlich, vor allem Ai möchte ich hier den Dummheits Award geben, weil sie aktiv einfach die Erwachsenen raushält und auch aktiv Ran raushält. Was im Manga, wenn die Detective Boys im Manga nicht die Erwachsenen benachrichtigen, zum Beispiel die Karuta-Fall, die ich angesprochen habe, da ist die Moral von der Geschichte, Haibara war dumm und deswegen sind die in Gefahr, weil sie nicht auf Conan gehört und nicht die Polizei gerufen hat. Was passiert in diesem Filler? Exakt dasselbe, mit dem Unterschied, dass das hier etwas Gutes dargestellt wird und am Ende die Moral von der Geschichte ist, ja, haben wir ganz schön nicht die Erwachsenen verständigt, aber alles geklappt. Okay. Dann der Klimax, der dann so hingewischt wurde, wo man einen nochmal emotional packen wollte, wo sich alle Charaktere total out of character verhalten haben. Und dann bringt man auch noch irgendwie, am Ende schiebt man dann noch so für 3 Minuten schlafenden Kokoro mit rein. Und das Einzige, was ich der Folge halt zugute halten kann, ist meiner Meinung nach die Prämisse, die gut war, die schlecht umgesetzt wurde. Und die Auflösung am Ende, wer jetzt nun genau der Täter ist, fand ich dafür auch ganz nett. Aber der ganze Rest, also wirklich, wie vorhin gesagt, die Folge haben wir wirklich aktiv angekotzt, weil ich sie Also so ich fand schlecht das fand. eigentlich ganz gut Da. gelöst, dass man gesagt hat, okay, man geht mal völlig weg, löst sich von dem sonstigen Fall drei Verdächtige, irgendwer ist der Täter so, und dass man dann einfach so einfach weg ist vom Schema. Das fand ich irgendwie ganz erfrischend. Naja, aber ist man ja auch nicht wirklich. Ja, man hat aber schon versucht, neue Sachen mit reinzubringen und diesen Stil zu verändern. Ich habe das schon so als experimentelle Folge gesehen, quasi für die Produzenten. Nee, nee. Das Einzige ist halt diese lebendig begraben, in Anführungszeichen, Situation für Conan. Aber ansonsten ist das ja alles. Da kann man ja auch zum Beispiel den Fall, wo die Detective Boys in dem Lieferwagen hinten eingesperrt sind. Ist ja auch schon 5 Jahre her oder so. Und das schlägt ja in eine ähnliche Ja. Kerbe. Ja, das Ja, ist ja im Prinzip. inhaltlich. Ich meine dann schon mehr so die Umsetzung, wenn wie es dann so war, dass man, ja gut, das ist auch inhaltlich, aber wo man dann gesagt hat, ja, Detective Boys einmal hier, den anderen Faden mit Kokoro, erst zunächst alleine und sowas, das fand ich eigentlich. Und dann halt dieser Spannungsaufbau, aber der dann, wo du dann schon sagtest mit dem Out of Character, das hatte mich natürlich auch gestört am Ende. Aber trotzdem, man hat dann schon meiner Meinung nach ein bisschen mehr versucht, Veränderungen reinzubringen. Ich finde halt, dass sie nicht genau wussten, nicht genau den Plan hatten, wie stark sie jetzt gewichten sollen. Weil die Art, wie sie zwischen diesen drei Schauplätzen, nämlich Detective Boys, Kokoro und Con hin und her springen, fand ich unaus. Das hat mich immer so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, wenn sie, wo ich mir sage, so, da hätte ich jetzt ein bisschen früher weggehen können und da vielleicht ein bisschen länger draufbleiben sollen. Das war so ein bisschen insgesamt, nee. Ja, ich fand, ich bin da so eigentlich mit so auf beiden Seiten von euch. Ich kann aus beiden Argumentationen von euch was abgewinnen. Ich lande da aber nicht so stark in der Kritik wie Lasse, sondern eher dann auf Johannes Seite. Aber dass halt Haibara hier die Erwachsenen gekonnt raushält, das finde ich für eine Kinderserie auch nicht besonders moralfördernd. Also da hätte ich wirklich mehr erwartet von ihr, dass sie sagt, ja, wir rufen sofort erstmal die Polizei. Ist egal, ob was rauskommt oder nicht. Hauptsache, die sind erstmal am Ermitteln. Ist das Wichtigste. Ja, ist gewöhnungsbedürftig. Man muss halt selber entscheiden, ob man dafür oder dagegen ist, dass es jetzt so hin und her wechselt und am Ende dann vielleicht doch zusammengehört. Und ja, was ich am Ende auch ziemlich überflüssig fand, war dann, dass da nochmal Kogoro als schlafender Kogoro halt auftaucht. Das war so, der Fall war eigentlich schon geklärt und dann auf einmal, als ob man ihn einbauen musste, aber naja, und trotzdem, ja, hat mich das Ganze sehr unterhalten und ja, dass das Ganze am Ende dann nicht so unschön ausgeht, wie man es sich vielleicht einige gehofft hätten, das war mir dann auch schon klar, also. So emotional berührt war ich da nicht, wie die emotional berührt alle waren. Da konnte man sich das schon denken. Interessant war dann halt auch noch die Täter und das Mo ja, das Motiv lasse ich jetzt auch mal unter den Tisch gekehrt. Wie das sozusagen dann doch funktioniert hat, wie sie zusammengearbeitet haben, obwohl man dachte, ey, das geht gar nicht. Und ja, also ich finde, man kann sich die Episode durchaus angucken und ich vergebe hier 3 von 5 Beileidsbekundungen. Gut, dann machen wir weiter mit dem japanischen Manga. Da haben wir wieder einige neue Kapitel. 981 bis 986. Und da wird uns jetzt Lasse auf den aktuellen Stand bringen. Genau. Der erste Fall sind 2, 3 Kapitelfälle. Der erste Fall spielt im Café Poirot und ist ein neuer Fall mit Heiji. Denn Heiji ist mal wieder in Tokio, weil es gibt schöne Lichterketten im Ginza-Viertel. Und da hat Kazuo gesagt, oh, sind die schön. Und Heiji hat gesagt, dann lass uns doch dahin fahren, aber nicht, weil das irgendwie romantisch ist oder so, sondern einfach nur so. Kein Hintergedanken oder irgendwie. Kommen sie also in Tokio an, ganz spontan. Und während Kazuha und Ran noch schnell das Essen für Kokoro kochen, setzen sich Conan und Heiji unten in das Café Poirot und schlagen ein bisschen Zeit tot. Und wie wir Detektiv Conan wissen, und ja, dieses Wortspiel kann ich mir nicht verkneifen, wird es wahrscheinlich nicht das Einzige, was totgeschlagen ist, bleiben. Spoiler doch, es stirbt niemand, aber egal. Dort treffen sie dann auch auf Toro Amuro, aka Bourbon, der Heiji erstmal erklärt, dass der Freitag der 13. vielleicht nicht unbedingt das beste Datum ist, um seine Liebe zu gestehen, worauf sie dann auch noch einen mysteriösen Mann im Café bemerken, der sich mit allerlei Einwürfen zu Freitag den 13. in ihr Gespräch einmischt und damit Schal, Mütze und einem Knopf im Ohr von seinem Smartphone Tee trinkend in der Ecke Als sitzt. Fragezeichen markiert. Richtig, dass die berühmten Kästen inzwischen Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen in Klammern alter Fragezeichen der Kunde ist. Was eine sehr tolle Bemerkung ist, Kunde. Jedenfalls kommen dann noch andere Kunden, nämlich ein Uni-Club kommt dann in den Laden, die dort den Geburtstag von einer ihrer Mitglieder feiern wollen, der guten Yui Yamashita. Und die anderen Verdächtigen unterhalten sich dann so ein bisschen, bis plötzlich dann, als sie für ein Geburtstagsvideo von Yui den Laptop des einen Studenten an den Strom anschließen und dadurch ein Kurzschluss passiert und im ganzen Café bei Nacht die Lichter ausgehen, weswegen niemand etwas sehen kann und einer der 4 Studenten von hinten mit einem Messer abgestochen wird und dann ins Krankenhaus gebracht wird. Takagi und Megure ermitteln wie immer und gleich drei Detektive haben wir hier, wobei Heiji nicht eingeweiht wird, in was Bourbon, wer Bourbon ist, weil als er fragt, wer dieser Typ ist, der so viel weiß, bittet Bourbon mit einer Handgeste Con um Stillschweigen. Also wer gehofft hatte, dass Heiji in diesem Fall wieder in den Organisationshandlungen eingebaut wird, der ist leider schief gewickelt. Und wer sich gefreut hat darüber, dass Heiji vielleicht seine Liebe gestehen könnte, nein, er will die romantische Stimmung nicht versauen und schickt Kasorn ran, dass er ihn erstmal schon mal vor und dann kommen sie am Ende zu spät wieder und er kann ihr nicht mehr seine Liebe gestehen. Ja, das wäre jetzt auch blöd, wenn wir so einen Film vor der Tür haben und das jetzt passieren würde. Und wer hofft, dass die mysteriöse Gestalt, die sich den ganzen Tag über im Fall so ein bisschen komisch im Hintergrund hält und sich als Shinichi Wada ausgibt, dass der irgendwas sein könnte, der ist leider auch schief gewickelt, denn am Ende des Falls, nachdem der Mordfall aufgeklärt wurde, für die genaue Beschreibung des Mordfalls und des Tricks und der Auflösung verweise ich auf meine Kapitelbeschreibung auf der Seite, weil das würde ein bisschen zu detailliert in diesem Fall ausfallen. Und der Mann stellt sich als Mugayori heraus, der der Butler von Momijioka ist, die wir zuletzt in Band 91 gesehen haben und die auch im Trailer vorkommt, zu Film 21, die da auch eine Rolle spielen wird, was jetzt quasi, worüber wir schon spekuliert haben, vorher, ob Roshi jetzt noch was mit ihrem Manga vorhat, dann müsste ja erst was anderes sein als im Film und so. Und hiermit bestätigen wir endgültig, ja, Gojo hat offensichtlich mit dieser Figur Momijioka noch etwas vor, denn sie ist jetzt zum zweiten Mal aufgetaucht und wir haben auch noch einen zusätzlichen Charakter für sie eingeführt, ihren Butler. Ja, dieser Fall hat so ziemlich alle Erwartungen gebrochen, weil alle haben damit gerechnet, Heiji und Bourbon in einem Fall, das wird bestimmt wegen der Organisation was geben und dieser mysteriöse Typ, das kann nicht einfach nur irgendwie für Nebenhandlung sein. Und was ist rausgekommen? Der Butler ist für Nebenhandlung und Heiji und Bourbon machen nichts. Ja, trotzdem ein sehr schöner Fall, wie ich finde. Ja, würde ich mich anschließen. Habe ich auch als sehr interessant empfunden, sozusagen, den Fall. Auch mit mehreren Begebenheiten, die dann mehr oder weniger nicht erfüllt wurden. Und ja, interessant ist halt auch, sozusagen, dass das dieses Mal, oder auch was Schönes ist, dass das Opfer dieses Mal nicht erstochen wurde, sondern ins Krankenhaus geliefert wird und ja, dann dort mal noch behandelt wird und vielleicht nicht verstirbt und es dann am Ende noch zu einigen interessanten Szenen kommt und ja, dann dieser mysteriöse Mann, von dem man dachte, er ist sehr, wer sonst was und dann kommt auf einmal sowas. Ja, sehr interessante Wendung, mal interessante Überleitung, denke ich mal, zu dem Film, der dann kommen wird. Mal schauen, was uns noch so erwartet. Ich vergebe hier eine Bewertung von 3 von 5 Toilettenfenstern. Und das neue Jahr beginnen wir mit einem Eri-Fall. Wir hatten ja schon lange keinen richtigen Eri-Fall mehr, seit Band 68. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Damals waren wir noch nicht mal in London. Mit dem Kuss war das? Auf die Stirn? Mit dem Geschenk? Ja, okay. Der Geburtstag. Geburtstag, ja genau, Geburtstag. Eris Geburtstag. Mit dem Fall in ihrem Hotelzimmer da. Ja, okay, alles klar. Richtig. Ich habe sie schon untersucht, indem ich musste ja nur das Handtuch wegziehen, habe ihr schon eine Leibesvisitation unterzogen. Ist das nicht sexuelle Belästigung, Herr Mori? Ach Quatsch, ist doch meine Frau. Ja. Kogoro will sich den neuen Yoko Okino-Film nicht ansehen. Wie kann das denn sein? Im Film spielt Yoko eine Anwältin, die mit einem Privatdetektiv zusammen ist, der früher Polizist war. Und der Privatdetektiv ist richtig schlecht und wird eines Mordes bezichtigt und Yoko muss ihn raushauen. Und am Ende sagt der Typ, wie toll sie doch ist und wie scheiße er doch ist. Cool. Und da sagt Kogoro, die Handlung finde ich irgendwie so ein bisschen blöd. Und dann soll ich mir den Film auch noch mit Eri angucken, dass sie am Ende sagt, guck mal, so solltest du dich auch mal bei mir entschuldigen. Nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Woran natürlich wieder sagt, ja, vielleicht solltest du dich einfach mal entschuldigen, wie wär's damit. Aber da können sie gar nicht lange drüber reden, denn da kommt eine Message von Eri, beziehungsweise eine Freundesanfrage von Eri, auf einer nicht näher benannten Instant Messenger App. Wir wollen ja hier keine Schleichwerbung betreiben für irgendwas, nicht Argosho, obwohl Detective Conan von einer App gesponsert wird. Naja. Und die Freundesanfrage von Eri nimmt ran an, obwohl sie eigentlich denkt, eigentlich habe ich Mama doch schon angenommen, na gut. Und dann fügt sie in einen Gruppenchat hinzu, wo dann die Eri schreibt, dass sie entführt wurde und dass sie bitte die Polizei anrufen sollen und dass sie irgendwo ist, nicht weiß, wo sie gefangen gehalten wird. Dann schreibt aber noch eine Eri in dem Chatraum, dass es alles nur ein Scherz war, aber diese andere Eri hat ein anderes Icon und dann plötzlich wird es zu einem normalen Icon wie die andere Eri und jetzt sind da halt mehrere Eris zugange und Ran, Kogoro und Conan wissen gar nicht, was los ist. Wir als Leser erfahren dann, was passiert ist, nämlich Eri wurde tatsächlich entführt und wurde von drei Leuten verschleppt insgesamt, die sich die Vereinigung von Erikisakis Opfern nennen. Und entführen sie in ein verlassenes Gebäude, wo Eri aber mit einem raffinierten Trick entkommen kann und sich ein Smartphone schnappen kann und so eben Ran über diese Instant Messenger App verständigen kann, weil telefonieren kann sie nicht. In ihrem Versteck, wo sie ist, würden die Entführer sie hören, wenn sie reden würde. Übrigens versteckt sich Eri in diesem Fall mit dem Trick aus dem Zombie-Fall aus Band 88, wenn wir uns erinnern, wie die Leiche dann in dem Schrank versteckt wurde. Davon hat Ran Eri erzählt und das macht sich Eri hier zunutze, um sich zu verstecken. Finde ich nett, dass das so verknüpft wird. Und jetzt geht es eben darum, herauszufinden, wo Eri ist. Und wie und ob das geschieht, ist ein sehr komplizierter Ablauf, bei dem Conan komplett die Führung übernimmt und einfach sagt, ich habe überhaupt keine Zeit, jetzt irgendwie die Hinweise zu streuen wie normalerweise. Ich mache das jetzt einfach alles selbst. Wodurch er natürlich mal wieder Rans Verdacht erweckt. Und jetzt geht es eben darum, Eri rechtzeitig vor ihren Entführern zu retten und die Romanze von Kogoro und Eri weiterzubringen. Und wenn ihr aufmerksame Detektiv Conan-Fans seid, dann wisst ihr, wie diese beiden Situationen, nämlich Rans Verdacht und Eri und Kogoro, wie das enden wird. Ihr habt jetzt vermutlich einen Verdacht. Lasst es mich euch sagen, es wird genauso enden, wie ihr glaubt. Nichts geschieht. Ganz genau, es wisst ihr. Ja, ich wollte gerade sagen, Platscher, nichts geschieht. Ja, aber trotzdem dennoch ein sehr, das fast, möchte ich sagen, ein besserer Conans verzweifelter Situation in Dunkelheit mäßig, Eris verzweifelte Situation in einem verlassenen Gebäude. Die Umsetzung finde ich ja deutlich besser, muss ich auch sagen. Und insgesamt das Szenario des Falls, eben, dass Eri entführt wurde und parallel sich verstecken muss und während Conan herausfindet, wo sie ist, finde ich hier sehr gelungen. Mal ein bisschen abwechslungsreicher Fall. Auch wenn natürlich, ja, es bleibt alles wie beim Alten. Es ist halt immer noch Detektiv Conan, nicht wahr? Und ja, trotzdem ein sehr schöner Fall zu Jahresbeginn. Ich gebe hier 4 von 5 Icons, weil ich es erstmal sehr schön finde, sozusagen, dass wir diese Anspielung halt, die verschiedenen Anspielungen halt auch haben und dass Ehre sozusagen dieses Versteck benutzt, wo man dann auch als ja, deutscher Leser dann später schon noch drauf kommen wird und denkt, oh ja, das kenne ich doch von irgendwo her. Sehr. Übrigens, da möchte ich noch was sagen. Es gibt übrigens noch eine weitere Anspielung, die ich jetzt vergessen hatte, nämlich Eri spielt auf das an, was wir aus Band 37 kennen, mit dem, dass Grau eine viel wärmere Farbe ist als Schwarz, wenn ihr euch daran erinnert, an den Fall mit Chorus und Ja, Schein, tatsächlich. wo das Ja. vorkam. Das benutzt Eri in diesem Fall auch, um Con, Coro und Ran einen entscheidenden Hinweis zu geben. Also darauf wird sich auch nochmal bezogen. Sogar mit dieser Szene, wo sie die Handschuhe in der Hand hat, die beiden Handschuhe, hat Gushu sogar nochmal neu gezeichnet. Das fand ich sehr auch sehr schön. Ja, genau. Und deswegen auch dann, ja, wie gesagt, auch sehr spannend sozusagen die Situation, dass Eri sozusagen da ist und dass sie dann halt mit diesem Gruppenchat da, dass im Prinzip die Entführer alles lesen können, was sie schreibt und sie muss dann trotzdem irgendwie gucken, dass sie Conan, Kokoro und Ran zu sich hinlotst, aber sie darf nicht zu viel verraten, weil sonst finden sie die Entführer, aber sie muss irgendwie ja auch was verraten, sonst finden die sie gar nicht. Also schon mal sehr interessant, ja, wie das sozusagen vonstatten geht, wie diese Spagat sozusagen gemeistert wird. Und ja, deshalb finde ich das ein sehr schöner Einstieg in das neue Manga-Jahr. Und ja, ich glaube, ich hatte schon gesagt, dass ich 4 von 5 Icons vergeben werde, vergeben habe, vergeben gehabt haben werde. Dann sind wir heute am Ende des etwas längeren Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet dennoch viele neue Einleuchtungen. Euch ist ein Kronleuchter aufgegangen. Ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr, obwohl das sagt man ja heutzutage nicht mehr im Februar, obwohl es ist der erste News-Podcast in diesem Jahr, obwohl es ist eigentlich der zweite. Ich verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten. ConnenWiki.org, unser Wiki. ConnenForum.org, ConnenNews.org, Twitter.com/ConnenNews, Facebook.com/ConnenNews, Instagram.com/ConnenNews und YouTube.com/ConnenNews. Auf iTunes sind wir auch als ConnenCast zu finden. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bleibt sicher. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, macht's gut und bleibt uns gewogen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.